بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, willkommen zum 63. Unterricht zur Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir sind immer noch im 6. Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in diesem 6. Jahr hatte dieser berühmte Friedensvertrag von Al-Hudaybiyah stattgefunden. Und wir sind jetzt in der Nachphase nach diesem Vertrag. Dieser Vertrag, der im ersten Augenblick so aussah, als wäre er ein großer Nachteil für die Muslime, hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er im Gegenteil für die Muslime mehr als nützlich war. Und deswegen hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Friedensvertrag, bei dem eigentlich er war zum großen Vorteil für die Kuffar, für die Quraysh aus Mekka, aber das war nur der offensichtliche Anschein. Der eigentliche Vorteil war für die Muslime, denn wir werden das im Laufe des heutigen Unterrichts inshallah deutlich erkennen. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran eine Sura herabgesandt in Bezug auf dieses Ereignis. Dass wir wissen, dass dieses Ereignis ein sehr bedeutsames war. Es war so bedeutsam, dass Allah Azza wa Jal, der Herr aller Herren, subhanahu wa ta'ala, eine ganze Sure offenbart, Worte spricht, subhanahu wa ta'ala, in Bezug auf dieses Ereignis. Und er bezeichnete es als Fatham Mubina, das heißt als einen offenkundigen Sieg oder eine offenkundige Eroberung. Obwohl sie niedergeschlagen nach Medina zurückkehrten und nicht einmal die Umrah vollziehen durften. Aber die Quraysh selbst haben sich nämlich sozusagen ein Eigentor geschossen durch ihre Vorgehensweise. Und was das oder wodurch sich das zeigt, unter anderem an folgendem Beispiel. Nachdem dieser Friedensvertrag zwischen den Quraysh und den Muslimen gemacht worden ist, haben wir erwähnt, dass die Banu Bakr sofort sich den Quraysh angeschlossen haben. Denn sie haben sich geeinigt, der Friedensvertrag gilt zwischen den Muslimen und den Quraysh, und wer danach möchte, darf sich entscheiden, welchen Parteien er sich anschließen möchte. Die Quraysh, sie haben Anhänger gefunden in den Banu Bakr, ein anderer Volksstamm. Und die Muslime haben Rückendeckung bekommen, Stärkung bekommen durch die Khuza'a. Die Khuza'a, ein ganz berühmter arabischer Stamm, der von Anfang an eigentlich schon Sympathie hatte für die Muslime, aber nachdem dieser Vertrag gemacht worden ist, haben sie dann ihre Sympathie sozusagen offenkundig gezeigt für die Muslime. Und die Khuza'a waren nämlich von vornherein immer schon wie ein guter Ratgeber für die Muslime. Und sie haben dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam immer alle Nachrichten überbracht. Egal was in Mekka passiert ist, sie haben das, laut Ibn Hisham, rahimahullah, immer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam übermittelt. Dieser Friedensvertrag also hatte zum einen jetzt den riesigen Vorteil, dass die Khuza'a nach außen hin ihre Parteilichkeit gezeigt haben. Das stärkt natürlich alle anderen arabischen Parteien, die auch mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sympathisieren, sich aber nie getraut haben, das zu sagen. Aber nachdem so ein großer, mächtiger Stamm das macht, fällt es den anderen jetzt viel einfacher. Denkt daran noch, auch als Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu den Islam angenommen hat, dann haben auch viele andere sich zum Islam bekannt, beziehungsweise offensichtlich den Islam ausgelebt. Ein weiterer Vorteil dieses Friedensvertrages war, dass die Muslime sozusagen einen Feind weniger hatten. Denn sie mussten sich jetzt nicht mehr mit den Quraysh beschäftigen, sondern sie konnten sich mehr mit den Juden beschäftigen und mit der letzten aller Festungen, um Denn die Juden hatten nämlich ihre letzte Festung ebenfalls ausgenutzt, um gegen die Muslime zu hetzen bei dieser Parteienschlacht, bei dieser Grabenschlacht. Und ebenso ein dritter wesentlicher Vorteil war, dass die, oder Nutzen aus diesem Friedensvertrag war, die Ausbreitung des Islam. Deswegen sagte Imam Zuhri, rahimahullah ta'ala, er sagte, es gibt keinen Sieg oder keine Eroberung, die so groß war wie diese Eroberung, die sie, die Muslime ergattert haben bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah. Auch wenn es keine Eroberung war im eigentlichen Sinne. Aber er sagte, dass zuvor haben die Menschen immer miteinander gekämpft, aber nachdem es Frieden gab und der Krieg sich sozusagen und es keinen Krieg mehr gab und die Menschen miteinander in Sicherheit lebten, trafen sie aufeinander, tauschten sich gegenseitig aus, und dann sagte er, rahimahullah ta'ala, jeder Mensch, der Verstand hatte, ist dann in den Islam eingetreten. Und das ist das Entscheidende, liebe Geschwister, dass wenn es Frieden gibt, dann ist es viel einfacher, mit anderen Menschen Da'wah zu machen. Und das war das eigentliche Ziel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war gar nicht an Konfrontationen interessiert. Denn Konfrontationen führen nur zu Verbreitung von Lügen. Sie führen zur Verzerrung des Bildes des Islam. Und all dies ist nicht zugunsten der Muslime. Und deswegen gibt es Leute, die gerne Unruhe stiften. Weil Unruhe zu stiften hat zum, eines der Ziele von Unruhestiftern ist es, dass die Menschen die Wahrheit nicht mehr als Wahrheit erkennen, weil es Unruhen gibt. Und sie, ihnen ist nicht mehr klar, was ist wahr, was ist falsch. Aber wenn es Frieden gibt und keiner über den anderen lügt und so weiter und so fort, dann kann der Muslim seine Religion auf beste Art und Weise präsentieren, wie sie also wirklich ist. Und keiner stört ihn dabei. Und deswegen sagt Imam Zuhri, rahimahullah ta'ala, in diesen beiden Jahren sind so viele Menschen in den Islam eingetreten wie nie zuvor. Und der Beweis, Ibn Hisham, rahimahullah ta'ala, sagte, der Beweis für die Aussage von Imam Zuhri, rahimahullah, er sagte, der Beweis ist, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei Hudaybiyah, bei dieser Auseinandersetzung, von der wir in den letzten Unterrichten gesprochen haben, dort ist er mit 1400 Mann gewesen. Mit 1400 Mann. Aber zwei Jahre später, als dann Makkah erobert worden ist, das ist, nennt man auf Arabisch Amul Fath, das heißt das Jahr des Sieges oder des Jahres, das Jahr der Eroberung Makkas, nach zwei Jahren ungefähr später, war er mit einer Armee von 10.000 Menschen. 1400 bei Hudaybiyah, 10.000 waren es zwei Jahre später. Insofern muss in diesen zwei Jahren muss etwas geschehen sein, was niemals vorher geschehen ist. Eine Sache, die auch passiert ist, eine schöne Geschichte, während dieser Friedenszeit, dieser Friedensvertrag, ihr habt ja gemerkt, der Friedensvertrag ging ja 10 Jahre. Also beziehungsweise der Vertrag war ausgemacht zu 10 Jahren. Aber ich habe gerade schon vorweg gesagt, dass nach ungefähr zwei Jahren schon Makka erobert wurde. Also muss in der Zwischenzeit irgendetwas passiert sein, wodurch der Vertrag gebrochen worden ist. Und dazu kommen wir jetzt, inshallah, demnächst. Wie dem auch sei, ein Ereignis, das sich ereignet hat, war, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina angekommen war, hat sich etwas Ähnliches ereignet wie während den Verhandlungen. Während den Verhandlungen kam ja Abu Jandal, der Sohn von Sahl ibn, oder Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr war derjenige, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Verhandlungen geführt hat. Suhail hat die Leute von Quraysh vertreten. Währenddessen kam sein Sohn Abu Jandal in seinen Fesseln, warf sich unter die Menge und wollte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn mitnimmt nach Medina. Aber der Suhail hat darauf bestanden, dass er zurück nach Mekka muss. Denn eine der Bedingungen des Vertrages war, dass sollte jemand von den Quraysh den Islam annehmen und nach, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam abhauen, muss der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Person wieder nach Medina, wieder nach Mekka zurückschicken zu den Kuffar. Und jetzt ist etwas Ähnliches passiert, nachdem der Vertrag schon längst aufgesetzt war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina war und er musste sich jetzt an diese Verträge halten. Denn Verträge sind dafür da, dass man sich daran hält. Und zwar kam ein Sahabi namens Abu Basir. Er kam als Muslim zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und war von den Quraysh geflohen. Die Quraysh haben dann nach ihm zwei Männer geschickt. Das heißt, zwei Männer geschickt, um ihn wieder nach Mekka zurückzubringen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann, als die zwei Männer zu ihm kamen, und die beiden Männer haben zum Propheten gesagt, sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad, gib uns Abu Basir zurück und halte dich bitte an den Vertrag. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Basir an die beiden Männer ausgeliefert. Er hat quasi diese beiden Kuffar in Anführungsstrichen unterstützt gegen seinen eigenen Bruder. Warum? Weil das war der Vertrag. Und dieser Vertrag ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingegangen, weil Allah Azza wa Jal ihm das angeordnet hat. Als Abu Basir dann mit diesen beiden Männern nach Mekka, auf dem Weg nach Mekka war, hat er es geschafft, einen der beiden zu töten. In einer Erzählung heißt es mit dem Schwert, hat den einen von beiden reingelegt, dass er ihm sein Schwert zeigen soll, hat es genommen, hat ihn dann getötet. Und er ist dann nach Medina zurückgerannt. Beziehungsweise einer der beiden Quraysh, also einer von beiden wurde getötet, der zweite von beiden ist nach Medina gerannt und Abu Basir hinterher. Warum ist der Mann nach Medina gerannt? Naja, weil er suchte Zuflucht beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Entweder damit er nicht getötet wird, oder damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm sagt, hör mal zu, du musst nach Quraysh zurück, du musst nach Mekka zurück. Als die beiden beim Propheten sallallahu alaihi wasallam ankamen, sagte Abu Basir, قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَتَّنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِ اللَّهُ مِنْهُمْ. Abu Basir sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei Allah, du hast deine Aufgabe erfüllt. O Gesandter Allahs, du hast also mich zu den Quraysh zurückgeschickt. Und Allah hat mich dann von ihnen befreit. Also Abu Basir will sagen, bitte schick mich nicht noch einmal zu diesen Menschen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَيْلَ أُمِّهِ مُسَعِّرٌ حَرْبٌ لو كان له احد. Darum sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wehe seiner Mutter, wären mit ihm andere Leute, würde er einen Krieg anzetteln. Als Abu Basir diese Worte gehört hat, hat er verstanden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn wieder zurückschicken wird. Insofern ist er geflohen, radiallahu ta'ala anhu, Abu Basir, ist geflohen und ist zum Strand gegangen. Er ist einfach in Richtung Strand, offensichtlich in Richtung, natürlich in Richtung Westen, und hat sich dort am Strand niedergelassen. Das heißt, er hat sozusagen sich nicht nochmal ergeben und ist nicht nochmal zurückgegangen, und das war's. Die Schwachen unter den Muslimen, die Unterdrückten von den Muslimen in Mekka, sie haben von dieser Geschichte gehört. Und sie haben gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Basir gesagt hat. Und sie haben aus diesem Satz, während mit ihm Leute würde er einen Krieg anzetteln, haben sie verstanden, Abu Basir braucht Unterstützung. Abu Basir braucht Unterstützung. Nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er durfte das natürlich nicht so klar sagen. Aber die haben das verstanden. Daraufhin sind die unterdrückten Muslime nach und nach zum Strand geflohen, dort wo Abu Basir war. Unter anderem Abu Jandal selbst. Abu Jandal, der beim ersten Mal, von dem wir gerade erzählt haben, zurückgeschickt worden ist, noch während der Verhandlungen, auch er ist geflohen. Abu Jandal, der Sohn von Suhail ibn Amr. Und auch andere sind geflohen und haben sich bei Abu Basir versammelt, bis sie eine ganze Gruppe von Leuten waren. Was haben sie gemacht? Jedes Mal, wenn eine Handelskarawane der Quraysh vorbeiging, haben sie den Führer dieser Handelskarawane getötet und sie haben das Vermögen einfach weggenommen. In Anführungsstrichen Banditen. In Anführungsstrichen Banditen. Warum Anführungsstrichen? Weil sie waren ja im Krieg. Im Krieg gibt es nicht Banditen, nicht Banditen. Sie sind im Krieg. Insofern haben sie sozusagen die Quraysh, den wirtschaftlichen Handel der Quraysh, unsicher gemacht. Denn das Wichtigste waren diese Rihlat al-Shita'i was-Sayf, diese Handelskarawanen, die im Winter und im Sommer nach Norden und Süden gepilgert sind oder gewandert sind oder die Ware transportiert haben. Und das haben sie sozusagen unterbrochen. Und davon hing der Handel der Quraysh ab. Deswegen ist nach einer gewissen Zeit sind die Quraysh zum Propheten gegangen, sallallahu alaihi wasallam, und haben ihn gebeten bei Allah und bei der Verwandtschaftsbande. Das heißt also, sie haben zu ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, wir bitten dich bei Allah und darum, weil du mit uns eigentlich verwandt bist. Sie sagten zu ihm, wer ab jetzt als gläubiger Mensch zu dir kommt, der ist in Sicherheit. Fertig. Wer ab jetzt als gläubiger Mensch zu dir kommt, ist in Sicherheit. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach ihnen allen geschickt. Das heißt, die Quraysh haben sozusagen diesen einen Teil des Vertrages aufgegeben und sie haben gesagt, ab jetzt, wer Muslim ist und zum Propheten geht, sallallahu alaihi wasallam, der soll bitte dort bleiben. Der soll auf keinen Fall noch einmal zurückkommen zu uns. Und hier zeigt sich wieder der weise Plan des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dass dies eine Eingebung war von Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern waren sie, nach einer Überlieferung, waren sie bis zu ungefähr 60 oder 70 Menschen, die dort sich versammelt hatten bei Al-Is. Und das ist eine Ortschaft am Strand in der Nähe von Medina, also restlich von Medina. Aber diese beiden Geschichten, liebe Geschwister, von Abu Basir und Abu Jandal, sind eigentlich unglaubliche Ereignisse, über die man ein bisschen nachsinnen sollte. Wie viel Standhaftigkeit sie gezeigt haben. Wie viel Ikhlas sie gezeigt haben. Wie viel Entschlossenheit sie gezeigt haben. Wie viel Mühe sie sich gegeben haben. Sie haben die Mushrik-Leute dazu gebracht, ihre Köpfe in den Sandboden zu wälzen. Vor Gram und vor Reue. Sodass sie sogar zum Propheten gegangen sind und bei ihm darum nur gebeten haben, dass sie diese Bedingung einfach, dass sie von dieser Bedingung bitte ablassen sollen. Und das zeigt, liebe Geschwister, die Geschichte von Abu Jandal, Abu Basir zeigt, wie gefestigt ein gläubiger Mensch sein muss in seiner Aqida. Dass der gläubige Mensch nicht nachlassen darf. Dass der gläubige Mensch in Bezug auf seinen Glauben keine Kompromisse eingehen darf. Das Wertvollste, was du besitzt, ist dein Glaube. Ist deine Religion. du bist wertvoll dadurch, dass du Muslim bist. Nicht der Islam ist wertvoll durch dich. Du bist wertvoll durch den Islam. Diese Menschen haben uns vorgelebt, was es bedeutet, gläubige Menschen zu sein, tapfere Menschen zu sein, opferbereite Menschen zu sein. Sie haben ihre Heimat verlassen. Sie haben nicht mal aufgegeben, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie zurückgeschickt hat. Sie haben es nicht einmal aufgegeben. Sie haben sogar sich damit zufrieden gegeben, irgendwo am Strand zu leben. Hauptsache, sie gehen keinen Kompromiss in ihre eigene Religion ein. Nix. Nicht beten, nicht fasten, nur weil irgendjemand anderes das sagt, auf gar keinen Fall. Das kommt denen gar nicht in den Sinn. Das Wichtigste ist ihre Aqida. Egal wie lange du lebst auf dieser Welt, egal wie kurz es ist, du wirst deinen Herrn antreffen. Und du wirst sehen, dass alles, was du für Allah gemacht hast, war wertvoll. Und alles, was du für andere Menschen gemacht hast, ist wertlos. Und auch aus dieser Geschichte von Abu Jandal al-Basir lernen wir eine interessante Regel. Sie lautet: قَدْ يَسَعُ الْفَرْدِ مَا لَا يَسَعُ الْجَمَاعَةِ. Das heißt, manchmal darf ein Individuum etwas tun, was andere nicht tun dürfen. Oder besser übersetzt, manchmal darf eine einzelne Person etwas tun, was eine ganze Gemeinschaft nicht tun darf. Weil in diesem Fall der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war in einem Vertrag gebunden und auch die Leute, die mit ihm waren. Aber die Leute von Quraysh, die Muslim geworden sind und dann abgehauen sind von Mekka, sie waren an keinem Vertrag gebunden. Und deswegen durften sie tun, was andere nicht tun dürfen. Und was darauf hinweist, ist die Billigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hätte ohne weiteres sagen können: Hört mal zu, was ihr da macht am Strand, ist verboten, das dürft ihr nicht tun. Aber er hat darüber geschwiegen, was darauf hinweist, dass diese Menschen dort nicht vom Vertrag, sich nicht an diesen Vertrag halten müssen. Und auch die Handlung von Abu Basir und seinen Leuten war mehr als weise, weil sie auf diese Art und Weise der Tyrannei der Mekkaner entkommen sind, und auf der anderen Seite haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Freunde nicht in Verruf gebracht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat natürlich auch weiterhin, immer wenn jemand kam und den Islam angenommen hatte und geflohen war von den Quraysh, ihn zurückgeschickt. Aber das bezog sich nur auf die Männer und nicht auf die Frauen, die von Quraysh zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geflohen sind. Und dazu lesen wir folgendes, und zwar Kulthum, die Tochter von Uqba ibn Abi Mu'ayyid. Sie kam als Muhajira, das heißt als Ausgewanderte, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihre Angehörigen sind dann gekommen und wollten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie aushändigt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich geweigert, diese Frau auszuhändigen. Und der Grund dafür ist die folgenden Ayat in Al-Quran al-Karim. Auf der Seite 550, Suratul Mumtahana, in der 10. Aya heißt es: Ja, ayyuhal ladhina amanu, oder ihr glaubt, wenn gläubige Frauen als Auswanderer zu euch kommen, dann prüft sie. Das heißt, prüft sie auf ihren Glauben hin, ob sie wirklich als Gläubige gekommen sind oder nicht. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Wenn ihr sie dann als Gläubige erkennt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. Weder sind sie ihnen zur Ehe erlaubt, noch sind sie ihnen, diesen Frauen, erlaubt. Und gebt jedoch, was sie früher als Morgengabe ausgegeben haben. Das heißt, in diesen Ayat hat Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam verboten, diese Frauen zurückzuschicken, und er sollte den Männern von diesen Frauen ihre Morgengabe zurückgeben, ihren Mahr zurückgeben, ihre Brautgabe zurückgeben. Daran sehen wir, dass die Sache mit der Brautgabe offensichtlich eine Sache ist, die älter ist als der Islam, in dem Sinne älter ist als also die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn der Islam natürlich schon immer da war, seit Adam alaihi wasallam. Vor dem Friedensvertrag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach manchen Gelehrten den Mahr nie zurückgegeben. Aber bei diesem Vertrag sozusagen als Ersatzleistung, könnte man sagen. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Frauen nicht zurückgeschickt? Entweder weil sie nicht vom Vertrag angesprochen sind. Denn in manchen Überlieferungen heißt es, وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ. In manchen Überlieferungen heißt es ausdrücklich, dass es um Männer geht. Das heißt, wenn ein Mann von uns zu euch kommt, so heißt es in einem Stelle im Hadith. Und das ist eine gute Begründung zu sagen, dass die Frauen gar nicht angesprochen waren durch diesen Vertrag. Oder weil der Koran al-Karim dieses Gesetz abrogiert hat. Das heißt, Allah Azza wa Jal, der Herr der Welten, darf er nicht bestimmen, was recht ist und was unrecht ist. Er subhanahu wa ta'ala bestimmt, was er will. Er verbietet heute und erlaubt morgen und erlaubt heute und verbietet morgen, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Niemand kann sein Urteil zurückweisen. Und insofern, Allah subhanahu wa ta'ala hat durch diese Ayat bestimmt, dass die gläubigen Frauen nicht zurückgeschickt werden dürfen. Am Anfang des Islam war es erlaubt, dass Männer, das heißt Mushrik-Männer, Götzendiener, Frauen von den Muslimen heiraten. Aber durch diese Ayat ist es ihnen verboten worden. Denn Allah Azza wa Jal sagte, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ. Das heißt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. Weder sind sie ihnen zur Ehe erlaubt, noch sind sie ihnen erlaubt. Weder dürfen die Frauen diese Männer, diese muschrike Männer heiraten, noch dürfen diese muschrike Männer diese gläubigen Frauen heiraten. Und gebt ihnen jedoch, was sie früher als Morgengabe ausgegeben haben. Allahu Akbar. Gerechtigkeit sogar mit seinem Feind. Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt. Fertig. Der Ehevertrag mit diesen Männern ist aufgelöst. Und wenn man sie heiraten möchte, darf man. Denn eine Götzendienerin darf man nicht heiraten, solange sie Götzendienerin ist. Aber sobald sie den Islam angenommen hat, ist sie halal zum Heiraten. Ist sie zum Heiraten halal. Allah Azza wa Jalla sagte, und haltet nicht an der Ehe mit den ungläubigen Frauen fest. Hier hat Allah subhanahu wa ta'ala verboten, dass die gläubigen Männer verheiratet sind mit polytheistischen Frauen. Das heißt, mit Mushrik-Frauen durfte man am Anfang des Islam verheiratet sein, aber ab dieser Ayah spätestens war es verboten, dass ein muslimischer Mann mit einer götzendienerischen Frau verheiratet ist. Wie zum Beispiel eine Buddhistin oder Hinduistin oder Atheistin oder so etwas. Solch eine Frau ist einem gläubigen Menschen absolut verboten zu heiraten. Und sollte das geschehen sein, ist diese Heirat ungültig. Und damals wurde durch diese Ayah diese Heirat aufgelöst. Wir wissen, dass zwei Sahaba namens Khalid ibn al-Walid und Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu auch von Mekka irgendwann mal ausgewandert sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die Quraysh haben nicht nach ihnen geschickt. Offensichtlich war dies, nachdem Ereignis mit Abu Basir und Abu Jandal und so, mit dieser Küste und so, wo die Quraysh zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen sind und ihn darum gebeten haben, diese Sache bitte aufzulösen, diesen Teil des Vertrages bitte aufzulösen. Dieser Friedensvertrag von Hudaybiyah dauerte circa 17 oder 18 Monate an, nur. Also ungefähr 1,5 Jahre. Danach hat Quraysh diesen Friedensvertrag gebrochen, indem sie ihren Verbündeten, den Banu Bakr, gegen Khuza'a geholfen haben. In einer Schlacht um einen Brunnen in der Nähe von Mekka gab es eine Auseinandersetzung zwischen Khuza'a und Khuza'a, wie gesagt, sie waren verbündet mit den Muslimen, und Banu Bakr, sie waren verbündet mit den Quraysh, und es gab eine Auseinandersetzung, und die Quraysh haben ihren Verbündeten geholfen, woraufhin sie automatisch gegen die Muslime gekämpft haben, und dadurch haben die Quraysh den Vertrag gebrochen, und die Khuza'a haben bei den Muslimen um Hilfe gesucht, und dadurch war der Vertrag gebrochen, und das war die Hauptursache dafür, oder besser gesagt, es war die direkte Ursache dafür, dass Mekka später dann befreit wurde. An dieser Stelle machen wir Stopp. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam segnen, ihm Heil schenken, ihm Barmherzigkeit schenken, ihn auf die höchste Stufe im Paradies, in die höchste Stufe des Paradieses ihm schenken, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von seiner Fürsprache profitieren lassen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch von seiner subhanahu wa ta'ala Fürsprache profitieren lassen und von der Fürsprache aller von den Engeln, und möge Allah azza wa jalla unsere Sünden vergeben, egal was wir vergangen haben, egal was wir begangen haben, große Sünden, kleine Sünden, Sünden, die wir bereits begangen haben, möge Allah uns auch die Sünden vergeben, die wir noch begehen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sünden vergeben, an die wir uns erinnern können. Und möge Allah uns auch denjenigen Sünden vergeben, an die wir uns nicht erinnern können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir immer, bevor wir etwas, eine Sünde vorhaben zu begehen, dass wir so gottesfürchtig sind, dass wir diese Sünde unterlassen, indem wir auf denjenigen schauen, dem wir gegenüber uns ungehorsam verhalten, und nicht indem wir auf die Sünde schauen, denn manch einer schaut auf die Sünde und sagt, diese Sünde ist doch nichts Besonderes, das ist nichts Schlimmes, das ist ja nur eine kleine Sünde, aber er vergisst, wem er da in Wirklichkeit zuwider gehandelt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken und uns als gottesfürchtige, aufrichtige, gläubige, zielstrebende Menschen sterben lassen, denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben.